Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 8, 955 an Goethe, Weimar, 24. Februar 1804. Anbei übersende die Rollen vom Tell mit meiner Besetzung und bitte sie, nun das Weitere darüber zu verfügen. Ich habe drei neue Weiber darin kreiert, um die drei noch übrigen Schauspielerinnen mit Anteil in das Stück hineinzuziehen, weil sie nicht gern Statisten machen. Die Müller bleibt ganz weg. Heute Abend werden wir uns bei Madame sehen. Gestern haben wir sie recht vermisst. Es ist manches Lustige vorgefallen, worüber wir uns noch in künftigen Tagen unter uns ergötzen wollen. SCH